Ach, nicht endlich schlafen. Dein Gehirn, das ist der Terrorweiser. Erinnere dich. Erinnere dich, wie du in dem Verschlag neben meiner Kajüte lagst. Wie du mich schmatzen hörtest. Wie du meine Pisse gegen die Wand des Topfs peitschen hörtest. An das Gegurgel, wenn der Holländer sich über mich wälzte. Wie du mich stöhnend meine Scheiße aus mir herauspressen hörtest. Lass mich endlich schlafen. Du hast mir Essensreste auf dem Tisch gelassen. Und ich habe sie gefressen. Erinnere dich an deine Gier, Weiser. Erinnere dich an dein Fleisch. Es ist nachmittags, als du nicht da warst, habe ich deinen Topf benutzt. Schaudernd dachte ich, dass jetzt meine Scheiße deine Scheiße berührt. Kämpfe gegen den Wahnsinn in deinem Kopf. Erinnere dich deiner Lächerlichkeit. Du trugst einen Damenhut, als wir euer Floß aufbrachten. Du saßest auf einem Kanapee mit einem Damenhut auf dem Kopf, mitten auf dem Atlantik. Wir dachten, wir fischen eine Horde von Transvestiten auf. Transvestiten? Ich kletterte das Fallripp hinauf und stand plötzlich vor dir. Ich dachte, du wärst untergegangen mit der Aurore. Du wirst mich nicht mehr loswerden, solange du lebst. Du trugst ein groteskes rotes Seidenkleid. Ein dickes Negerweib, das lachend mit blitzendem Gebiss Arsch und Titten auf einer Brigantine spazieren führte. Die Mätresse des Kapitäns. Erinnere dich deines Mords. Er war betrunken, wie meistens. Es war Nacht. Ich kippte ihn über Bord. Es war ganz einfach. Erinnere dich. Sie wählten mich zu ihrem Kapitän. Von diesem Gesinde, von diesem Verbrecherhaufen ließ ich mich zum Anführer wählen. Und weißt du was? Ich war stolz. Du kamst in meine Kajüte, es war Abend. Du trugst nicht mehr einen dieser europäischen Fetzen. Du warst in einem afrikanischen Gewand. Fußlang, bunt und weit. Und um den Kopf ein Tuch gewunden wie eine Krone. Dein Gesicht, eine Landschaft in der Nacht. Ich bin gespannt, wie er begründen will, dass wir uns hier gegenseitig bespitzeln. Der Erdteiler Hof ist ein Sauerhaufen. Die Schrauben können ruhig mal wieder angezogen werden. Ah, jetzt kommt er. Citoyen! Das Glück ist eine neue Idee in Europa. Die Situation ist einzigartig. Zum ersten Mal ist der Mensch sich selbst verantwortlich. Glück verdankt er nicht mehr Göttern. Was er leidet, fügt er sich selbst zu. Ich verlange keine Denunziationen von Ihnen, außer der Selbstdenunziation. Denn das ist die Frage, wie weit hat man selbst versagt, indem der andere so ist, wie er ist? In dem anderen sich selbst erkennen, darum geht es. Die Revolution ist nicht zu Ende. Nicht mehr Aristokratie und dritter Stand stehen sich gegenüber, sondern Citoyen und Bourgeois in ein und derselben Person. In jedem von uns. Der Feind ist in uns selbst. Er heißt Egoist, Profiteur, Schmarotzer. Er hat viele Namen, aber er ist eines Wesens. Es lebe die Revolution. Natürlich wird es nicht gut gehen mit den beiden. Das können sie einfach nicht dulden. Nicht einmal wegen der Räubereien, die wird es immer geben. Aber sie tun, was sie wollen. Sie Sie sind nicht zu greifen. Sie sind in einer Welt, zu der auch die neuen Herren keinen Zugang haben. Da gelten ihre Gesetze nicht. Weil sie ein Paar sind. Weil sie Mann und Frau sind. Wenn der Schinderhannes alleine wäre, dann würden wir nicht von ihm reden. Weil sie glücklich sind. Lasst uns singen. Nein, lasst uns reden. Über die Frau. Ich habe geträumt, ich hätte Hosen an. Meine Beine wurden immer länger. Und schließlich kam ich nicht mehr zur Stube heraus. Man würde sie genauso hängen wie ihn. Das weiß sie. Aber sie hat den Schritt in die andere Welt getan. Könntet ihr euch sowas von uns vorstellen? Hör auf. Nein, ich höre nicht auf. Ich will mir das zumindest vorstellen können. Ich habe auch von Julchen geträumt. Sie sah mich verächtlich an und ließ mich stehen. Liebe Freunde, meine Damen und Herren, wir wissen alle, zu wessen Ehren wir hier zusammengekommen sind. Lieber verehrter Monsieur Jambon, lieber Herr Generalkommissar, ich begrüße Sie in Mainz und endlich auch in meinem Haus. Herzlich willkommen. Sie müssen klatschen, Veit. Das Rebhuhn ist davor. Wir wissen alle, wo wir leben. Der Rhein ist eine Grenze geworden. Doch ist er nicht eine Grenze unter den vielen Grenzen Europas. Er grenzt nicht nur zwei Länder ab. Er ist zur Systemgrenze geworden. Er ist die Grenze, die Freiheit und Fortschritt, Humanität und Vernunft scheidet. Von Unterdrückung und Willkür, Rückschritt und Aberglauben. In dieser Grenzstadt, an diesem Grenzposten, sind wir uns unserer Verantwortung bewusst. Umso mehr freuen wir uns, wenn uns in Ihnen ein tatkräftiger, ein unbeugsamer Verfechter der großen Ideale der Revolution geschenkt wurde, der unerbittlich über die Reinhaltung der sittlichen Idee wacht, indessen... Jetzt kommt. So laut. Wir hier auf dem linken Rheinufer haben zwar durchaus Versuche gemacht und durchaus erfolgreiche Versuche, das Joch der Tyrannei abzuschütteln. Unsere glorreiche Mainzer Republik. Sie liebe Ruhe! Oh, wie was? Doch können sich unsere Versuche, uns zu befreien, nicht messen an dem, was unsere Brudernation, das große Frankreich, geleistet hat. Von Frankreich lernen heißt Siegen lernen. Jetzt gibt er sie. Wieso? Worauf will er hinaus? Sie sehen, lieber Jambon, wir sind durchaus willens zu lernen. Indessen einem Lernenden ist nicht durch Strenge geholfen, sondern durch Vertrauen. Die Beurteilung, die jeder im Erdtaler Hof am anderen schreiben soll. Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist besser. Das war deutlich. Warum klatschen Sie nicht? Das sagt man, wenn man nie eine Revolution gemacht hat. Vertrauen Sie auf das Gute in den Menschen. Wozu sonst die Revolution? Doch nicht, um ein anderes, ein weiteres System von Misstrauen, Verdächtigungen, von Angst und Einschüchterungen hervorzubringen. Ich bin sicher, Sie verstehen uns, lieber Jambon. Und in diesem Sinn, willkommen in Mainz.